Wissenschaft im Brennpunkt. Der Fischkutter Sternhai nimmt Kurs auf die dänische Ostseeinsel Bornholm. Kapitän Gerd Erler steht im Steuerstand und sucht den Meeresboden mit einem Echolot nach Heringsschwärmen ab. Seit 40 Jahren fährt er als Fischer zur See. Früher konnte der Ende 50-Jährige damit gutes Geld verdienen. Doch inzwischen gelten in Europa 2/3 aller Fischbestände als überfischt. Jahr für Jahr hat die Fischereikommission der EU die Fangquoten weiter gesenkt und neue Vorschriften erlassen. Dennoch gilt die gemeinsame Fischereipolitik in Europa als gescheitert. Um Fisch als Nahrungsmittel für viele zu erhalten und um dabei die Zukunft der Fischerei zu sichern, probiert die EU-Kommission neue Wege aus. Forscher, Fischer und Umweltverbände müssen enger zusammenarbeiten. Das Ende der langen Leine. Ein schwedischer Nationalpark als Modell für nachhaltiges Fischen. Von Christine Westerhaus. Der Ostseefischer Gerd Erler beobachtet per Echolot, was sich unter dem Schiffsboden alles tummelt. Heute Nacht macht die Sternhai Jagd auf Heringe. Kapitän Erler wartet auf den richtigen Moment, in dem er sein Schleppnetz auswerfen kann. Auf einem Computerbildschirm verfolgt der stämmige Seefahrer dazu ein Diagramm mit vielen roten Punkten. Tja, dafür haben wir hier ein bisschen Technik. Diese kleinen roten Punkte hier, das sind die Fische. Das können ja nur Sprotten sein, das können Heringe sein, das können auch mal Bursche sein, das kann auch mal ein Lachs sein hier, ne, oder mal eine Flunder. Aber im Prinzip sind das Sprotten, Jungfische und eben auch Heringe. So, und jetzt muss ich an dem Bild und einem anderen Bild da drüben muss ich erkennen, ist das gut oder nicht. 40 Jahre Erfahrungswissen helfen Gerd Erler bei seiner täglichen Arbeit. Der aus Chemnitz stammende Fischer kennt sich in der westlichen Ostsee aus wie in seiner Westentasche. Und er beobachtet mit bloßem Auge Veränderungen, für die Klimawissenschaftler aufwendige Studien betreiben. Die Fangsaison für die Heringe beispielsweise beginnt inzwischen schon einen Monat früher als noch vor 10 Jahren. Umso mehr ärgert es den erfahrenen Fischer, dass er sich von anderen vorschreiben lassen muss, wie und wann er seine Netze auswerfen darf. Ich bin hier immer bloß die Maus im Hamsterrad hier. Ne? Ich versuche das zu machen, jeden Mist, den sie sich so einfallen lassen. Und wenn ich das gemacht habe, sagt er, wir haben es überlegt. Wir haben jetzt eine bessere Variante. Da kann ich meinen Mist wieder wegschmeißen und wieder neu kaufen. Zum Beispiel Netze. Die Fischereikommission der EU legt unter anderem fest, welche Maschenweite die Netze haben sollen, wie viele Tage ein Fischer auf See verbringen darf und welche Größe ein Fisch haben muss, damit er an Land gebracht werden darf. Diese Regulierungen sollen helfen, das Problem der Überfischung in den Griff zu bekommen. Doch viele Fischer fühlen sich durch diese Maßnahmen gegängelt und in ihrer täglichen Arbeit behindert. Auch viele Forscher bemängeln, dass kaum jemand das Durcheinander von Vorschriften und Regeln noch durchschauen kann. Christopher Zimmermann ist einer von ihnen. Der Fischereibiologe arbeitet am Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock und entwickelt Projekte, die Fischern mehr Mitspracherecht bei ihrer täglichen Arbeit einräumen. Im Grunde erlassen wir eine Regel und bevor wir überhaupt wissen, ob die Regel gewirkt hat, merken wir, irgendwas läuft nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Im Zweifel läuft es einfach nicht schnell genug und packen eine neue Regel obendrauf, ohne die alte abzuschaffen. Und so kommt dann eine Regel auf die andere und die Fischerei beschwert sich zu Recht darüber, dass wir ein überbordendes Ausmaß an Regeln haben, die man im Grunde nicht alle gleichzeitig befolgen kann. Einige von den Regeln widersprechen sich tatsächlich, da wird es dann völlig unsinnig, die man aber vor allen Dingen auch nicht kontrollieren kann. Für besonders viel Kritik sorgt die sogenannte Mindestanlandelänge. Das ist die Größe, die ein Fisch mindestens erreicht haben muss, damit er an Land gebracht werden darf. Eigentlich ist diese Regel sinnvoll, denn so werden kleine Fische geschont, die sich noch nicht fortgepflanzt haben. Gleichzeitig reguliert die EU-Kommission aber auch die Maschenweite der Netze, mit der bestimmte Fischarten gefangen werden dürfen. In manchen Fällen, wie zum Beispiel beim Dorsch, war die Maschenweite der Netze jedoch lange Zeit nicht auf die vorgeschriebene Mindestanlandelänge abgestimmt. Dadurch landeten automatisch zu kleine Fische im Netz, die die Fischer wieder über Bord kippen mussten. Kapitän Erler hat für diese Verschwendung wertvoller Ressourcen nur Kopfschütteln übrig. Das ist ja der eigentliche Widerspruch. Ein Fisch, der hier drinne ist, der ist hier drinne. Der hat Pech gehabt. Der ist tot. Wenn sie tot sind, kann ich sie eigentlich mitnehmen. Und wenn ich sie mitnehme, kann ich sie auch essen. darf sie aber nicht essen. Und verkaufen darfst du schon gar nicht. Also schmeiße ich sie weg. Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO gehen davon aus, dass pro Jahr etwa 7 Millionen Tonnen Fisch als sogenannte Discards wieder ins Meer zurückgekippt werden. Dass die toten, über Bord geschmissenen Tiere den Bestand und dem Verbraucher der Fischerei verloren gehen, das ist ein Aspekt. Aber der zweite Aspekt ist die Kommunikation in der Öffentlichkeit. Und da stehen Discards einfach exemplarisch für den Regelungswahnsinn in der Europäischen Union, der eben auch sich widersprechende Regeln hervorruft. Mit dieser Überregulierung will die Europäische Kommission nun gründlich aufräumen. Sie will Reformen beschließen, die schon 2013 greifen sollen. Maria Damanakis Pläne für die Reform sind ehrgeizig. Sie ist die derzeit amtierende EU-Kommissarin für Fischereipolitik und will bis 2015 einen nachhaltigen Fischfang aufbauen. Doch die meisten Wissenschaftler sind sich inzwischen einig, dass dies ohne die Mithilfe der Fischer nicht möglich ist. Der alte Fischereiansatz, dass man genau berechnen kann, was für eine Quote gut ist für einen Bestand, und diese Quote drückt man der Fischerei aufs Auge, das hat man jetzt jahrelang gemacht oder das findet ja auch immer noch statt. Und man merkt eigentlich, dass das nicht so gut funktioniert. Also man merkt, wenn die Fischereiindustrie oder die einzelnen Fischer auch bereit sind, Maßnahmen zu unterstützen, dann sind sie wirksam. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann sind viele Maßnahmen doch irgendwie umgehbar. Nikolaus Probst arbeitet als Fischereibiologe am Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut für Seefischerei in Hamburg. Forschungseinrichtungen wie diese geben Prognosen darüber ab, wie sich der Bestand einzelner Fischarten in den nächsten Jahren entwickeln wird. Mit komplizierten Rechenmodellen schätzen die Wissenschaftler für jede Fischart ab, wie viele Tonnen gefangen werden können, ohne dass der Bestand zusammenbricht. Der Internationale Rat für Meeresforschung, ICES, leitet aus diesen Zahlen seine Empfehlungen für die jeweilige Gesamtfangmenge einer Fischart ab. Diese wird auch Total Allowable Catch oder kurz TAC genannt. In den 50er und 70er Jahren führten die Fangrechte am Dorsch zu den sogenannten Kabeljaukriegen. Island erweiterte damals seine Fischgründe eigenmächtig, was zu diplomatischen Konflikten zwischen Großbritannien und Deutschland führte. Der Kabeljau, wie der Dorsch auch heißt, war noch bis Ende des 20. Jahrhunderts der wichtigste Speisefisch auf der ganzen Welt. Die maßlose Überfischung führte jedoch dazu, dass er zu Beginn des 21. Jahrhunderts ernsthaft bedroht war. In Neufundland ist der Bestand zu Beginn der 90er Jahre komplett zusammengebrochen und hat sich trotz Fangverbot bis heute nicht wieder erholt. In der westlichen und östlichen Ostsee besteht dagegen Hoffnung. Dort hat sich der Dorsch in den letzten 3 Jahren durch konsequente Schutzmaßnahmen und gute Wachstumsbedingungen relativ gut vermehrt. Dank eines Managementplans, der seit 2008 in beiden Fanggebieten in Kraft ist. Der Managementplan ist, dass man nicht von Jahr zu Jahr eine Quote festlegt. Also das macht man zwar auch im Managementplan, aber die darf nur um einen gewissen Prozentsatz abweichen von der Vorjahresquote. Und das gibt den Fischern natürlich eine gewisse Sicherheit. Das heißt, die Quote kann nicht ganz arg schwanken von Jahr zu Jahr. Und wenn man dann einen Managementplan hat, wo man sagt, okay, wir legen jetzt eine Anfangsquote fest und die kann halt von Jahr zu Jahr ein bisschen angepasst werden, bleibt aber konstant. Und dann haben wir berechnet, dass in 15 Jahren oder 20 Jahren oder 10 Jahren der Bestand dadurch deutlich anwachsen kann und die Fischerei trotzdem verlässlich sich darauf einstellen kann, was sie noch entnehmen kann, dann gewinnen eigentlich beide Seiten. Also da gewinnt der Bestand als auch die Fischerei. Für das Jahr 2012 hat der Internationale Rat für Meeresforschung ICES die empfohlene Dorschfangquote für die westliche und östliche Ostsee um 13% bzw. 15% erhöht. Auch die Heringsquote ist in der westlichen Ostsee gestiegen. 2012 darf fast 1/3 mehr Hering gefischt werden als im Jahr zuvor. Dem Ostseelachs geht es dagegen schlecht. Der ICES schlägt vor, die Quote um fast 80% zu senken, damit sich sein Bestand erholen kann. Auch die empfohlenen Fangmengen für Sprotte und Scholle werden reduziert. In den vergangenen Jahren unterschieden sich die wissenschaftlichen Empfehlungen jedoch häufig von den tatsächlich herausgegebenen Fangquoten. Denn letztendlich entscheidet der Ministerrat der Europäischen Union politisch, wie viele Fische gefangen werden dürfen. In harten Verhandlungen legen die EU-Politiker die Quoten fest. Auch das soll sich in Zukunft ändern. Wissenschaftliche Empfehlungen sollen der Fischereikommission viel stärker als Orientierung dienen. Um genauere Informationen über einen Fang sammeln zu können, fahren Biologen regelmäßig auf Fischkuttern mit. Heute Nacht ist Nikolaus Probst mit an Bord. Hallo, Sternhai. Über Funk meldet sich ein Besatzungsmitglied des Kutters Blauwal bei Gerd Erler. Dieser Trawler ist genau wie die Sternhai südlich der Insel Bornholm unterwegs und sucht nach Heringsschwärmen. Sternhai und Blauwal gehen oft gemeinsam auf Fischjagd. Hast du schon mal was gesehen, Jan? Nein, kein Pünktchen. Und hier auf Flanken ist nicht mal eine Andeutung. Ja, ein paar Punkte sind hier. Im Warm war nichts, sagst du. Da kommst du da auf dem Flachen mal hoch. Ah, da wird man so ein bisschen 340 Grad hier hochgehen, denke ich mir. Denn 15 Meter habe ich unterm Kiel. Ich komm da so ein bisschen nördlich, dass wir nicht so weit auseinanderkommen. Hier habe ich wenig Hoffnung. Na ja, komm du mal hoch da. Jo. Die beiden Fischkutter verabreden sich per Funk für ein Treffen auf hoher See. Aneinander gebunden schleppen die Kutter Sternhai und Blauwal alsbald gemeinsam ein Netz in der Größe eines halben Fußballfeldes durch die Ostsee bei Bornholm. Der Aufwand ist schon ganz schön hier, sag ich mal, vom Material her und alles, Wasser. Ich sehe da wirklich, wie ein Fisch gefangen wird, da ist schon eine ganze Menge gehört dazu. An diesem Abend läuft an Bord der Sternhai alles reibungslos. Bis auf ein Ventil am Wassertank im Maschinenraum geht nichts kaputt. Fischer Erler ist dennoch frustriert. Das war eine Belehrungsfahrt, war das. Mehr ist halt. Darf man sich auch nicht aufregen. Ich sag mal 7-8, dann ist das Schlechteste dieses Jahr. Wir haben angefangen mit 70, dann waren 44, dann waren 24, dann 17. Und jetzt sind wir bei 7-8. Also, was schlussfolgern wir? Fische sind ausgestorben, werden immer weniger, das ist der Rest. Morgen sind sie den ganzen Tag. Würde man ja denken. Nee, jetzt kommt erst mal richtig Wind, ja, dann sind sie wieder da. Beziehungsweise wir waren an der falschen Stelle, aber man kann ja auch nicht ewig suchen. Von den 7 Tonnen Fisch, die Gerd Erler und seine Mannschaft heute Nacht fangen, bekommt Nikolaus Probst eine Kiste voll für seine Untersuchungen. Noch an Bord der Sternhai legt er die zappelnden, silbrig glänzenden Fische einzeln auf eine Messschablone. Das ist jetzt die Stichprobe. Ich habe jetzt einen Korb von diesem riesen Sack da bekommen. Aber da sind schon so viele drin, das reicht, um eine repräsentative Verteilung rauszukriegen. Da sieht man schon, wie viele von welcher Längenklasse dabei sein werden. Das Alter und das Geschlecht der Heringe bestimmt Nikolaus Probst später im Labor. Diese Daten gibt er in aufwendige Rechenmodelle ein. Für die Biologen sind diese zusätzlichen Informationen wichtig, um Prognosen über einzelne Fischbestände abgeben zu können. Die große Menge an Daten, die kriegen wir von der Bundesagentur für Landwirtschaft und Ernährung. Und daraus wird berechnet, wie viele Fische sozusagen gefangen werden können. Das kann man in fischereibiologischen Modellen verwenden, um dann abzuschätzen, wie viele Fische es überhaupt in der Vergangenheit gab. Aber das ist eine große Masse an Daten, wo dann nur steht drin, Kutter X hat an dem Datum 200 Kilogramm Dorsch gefangen. Das heißt, wir müssen irgendwie das auf Stückzahlen hochrechnen. Das brauchen die Fischereimodelle. Und das macht man, indem man eine kleine Anzahl an Kuttern beprobt und guckt, was bedeutet 200 Kilo Dorsch? Wie viele Einzeltiere sind das? Wie war die Längenzusammensetzung? Wie war die Geschlechterzusammensetzung? Wie war der Reifegrad? Und solche Sachen. Also welche biologischen Zahlen verbergen sich hinter dieser Zahl 200 Kilogramm? Doch wie sich die Bestände verhalten, wohin sie wandern und aus welchen Individuen sie sich zusammensetzen, ist relativ unklar. Um genaueres über das Wanderverhalten der Fische herauszubekommen, schaut sich Karl André die sogenannten Otolithe an. Kleine Steinchen, die Fische in ihrem Gleichgewichtsorgan einlagern. Sie werden daher auch Hörsteinchen genannt. Der Biologe arbeitet am Sven-Lovén-Zentrum für Meeresbiologie auf der Insel Tjernö, an der schwedischen Westküste. Die Hörsteinchen verraten den Forschern, wo sich ein Fisch während des Lebens überall herumgetrieben hat. Da konnte man se på följa de här hörselstenarnas kemi ifrån när fiskarna var små. Die Ablagerungen spiegeln die Chemie des Meerwassers wider, in dem sich ein Fisch aufgehalten hat. Zum Beispiel die Salzkonzentration. Wenn wir wissen wollen, wo ein Fisch aufgewachsen ist, schauen wir uns die innersten Schichten der Hörsteinchen genauer an. Bei älteren Tieren können wir anhand der chemischen Zusammensetzung der äußeren Ablagerungen auf den Steinchen erkennen, wohin sie gewandert sind. Das können wir mit genetischen Untersuchungen kombinieren und erfahren so, wie die Fische in einer Population miteinander verwandt sind. Dadurch bekommen wir ein ziemlich genaues Bild von der Struktur eines Bestands. Dass sich Fischbestände lokal anpassen und sich vermutlich nicht mit weiter entfernt lebenden Artgenossen verpaaren, sollte Konsequenzen für die Verwaltung dieser Bestände haben, meint Karl André. Denn bisher haben Biologen die meisten Fischarten nur sehr grob in unterschiedliche Populationen aufgeteilt. Der in der Ostsee lebende Dorsch beispielsweise wird in zwei Bestände eingeteilt. Es gibt den östlichen und den westlichen Ostseedorsch. Für beide Bestände werden unterschiedliche Fangquoten festgelegt. Man sollte Rücksicht darauf nehmen, dass sich die Tiere lokal anpassen. Für das langfristige Überleben einer Fischart ist das sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel einen lokalen Dorschbestand in der Ostsee komplett wegfischt, zerstört man damit einzigartige Anpassungen. Man kann diese Tiere nicht einfach durch andere Dorsche aus dem Kattegat oder Skagerrak ersetzen, weil ihnen die Eigenschaften fehlen, die sie in diesem Milieu brauchen. Es würde vielleicht zehntausende Jahre kosten, bis man solche lokalen Bestände ersetzen könnte. Für den Dorschbestand vor den Türen des Sven-Lovent-Zentrums auf der Insel Tschernö kommen diese Erkenntnisse bereits zu spät. Die lokale Population gilt als ausgerottet. Die Forscher können direkt aus den Fenstern ihrer Labore beobachten, wie sich das Ökosystem im Meer durch den Verlust dieses Räubers verändert. Das Institut ist malerisch in einer kleinen Meeresbucht gelegen. Segel und Motorboote liegen vor Anker. An einem kleinen Strand können die Forscher ihre Mittagspause genießen. Doch seit einigen Jahren überziehen schleimige Algenmatten die Felsen und die Strände. Wenn es wenig Dorsche gibt, vermehren sich die Sprotten und fressen mehr tierisches Plankton wie Kleinkrebse und Larven. Dann vermehren sich jedoch die Algen, weil sie nicht mehr von den Planktonorganismen gefressen werden. Die Leiterin des Sven-Lovent-Zentrums für Meeresforschung, Kerstin Johannesson, wohnt schon fast ihr ganzes Leben lang in der Nachbarschaft des Instituts. In ihrer Erinnerung hat sie ein Bild von der Westküste Schwedens gespeichert, das sich sehr von ihrem heutigen Anblick unterscheidet. Ich bin in den 60er Jahren hier aufgewachsen und erinnere mich, dass wir kristallklares Wasser hatten, feine Sandböden und keine schleimigen Algen, die alles überwachsen haben. Wenn wir hungrig waren, haben wir einfach nur unsere Angel ins Wasser gehalten und sofort hing ein Dorsch dran. Gelingt es uns nicht, ihn hier wieder anzusiedeln, werden wir mit braunem Wasser und schleimigen Algen leben müssen, die im Meer wachsen und an die Strände gespült werden. Es sind also nicht nur die Fischer, die darunter leiden, wenn eine Fischart verschwindet, sondern auch Touristen und die Anwohner. Dieses gemeinsame Interesse hat es möglich gemacht, dass die Insel Tschernö nun zum Coaster-Nationalpark gehört. Dieses Naturreservat nahe Strömstad an der Grenze zu Norwegen besteht seit 2009 und soll vor allem die einzigartigen Kaltwasser-Korallenriffe schützen, die vor der schwedischen Westküste wachsen. Die Schleppnetzfischerei hat den Meeresbewohnern entlang dieser Schärenküste stark zugesetzt. Dennoch dürfen Fischer hier weiterhin ihre Netze auswerfen. Sie mussten sich jedoch verpflichten, bestimmte Regeln einzuhalten und nur noch mit kleineren Schleppnetzen zu fischen. Inzwischen nehmen die Fischer diese Einschränkungen bereitwillig in Kauf, denn sie sehen die Vorteile, die es bietet, in einem Nationalpark fischen zu dürfen. Den wichtige Wendpunkten kom i med att några utav fiskarna också sa att Der Wendepunkt in den Verhandlungen kam, als die Fischer erkannt haben, dass sie ihrem Fang sozusagen einen Ökostempel aufdrücken können, weil er aus einem Nationalpark stammt und damit als nachhaltig gefischt verkauft werden kann. Einen ähnlichen Anreiz bietet auch das MSC-Zertifikat. MSC steht für Marine Stewardship Council und ist von der Umweltorganisation WWF und dem Lebensmittelkonzern Unilever gegründet worden. Es ist so etwas wie der blaue Engel für nachhaltige Fischerei. Betriebe können sich MSC zertifizieren lassen, indem sie nachweisen, dass sie ihre Fänge ökologischen Richtlinien entsprechend einholen. Sie bekommen dann etwas mehr Geld für ihren Fisch. Auch auf den Verpackungen im Supermarkt ist das blaue, ovale MSC-Siegel zu finden. Als eine Orientierungshilfe für Verbraucher. Heute, wo alle Beteiligten vom Schutzgebiet Kosterfjord profitieren, denkt kaum jemand mehr an den steinigen und langwierigen Weg, sagt Kerstin Johannesson. Fast 30 Jahre lang dauerten die Verhandlungen. Zu tief saß das Misstrauen der Fischer gegenüber den Behörden und den Wissenschaftlern, die jahrzehntelang über deren Köpfe hinweg Entscheidungen gefällt hatten. Huvudsakliga problemet som man inte har förstått innan då, det är att man ska inte... Das Hauptproblem war, man hatte am Anfang nicht verstanden, dass man solche Entscheidungen nicht von oben herab fällt. Der Nationalpark wäre nie entstanden, wenn nicht irgendwann die Fischer und auch die Anwohner mit in die Verhandlungen einbezogen worden wären. Viele waren auch anfangs nur dagegen, weil sie gar nicht richtig verstanden hatten, was ein Nationalpark für sie bedeuten würde. Und es waren viele Gerüchte im Umlauf, dass man dann nicht mehr angeln und keine Muscheln mehr sammeln darf. Und solche Sachen. Dabei war es am Ende genau andersherum. Die Behörden haben gesagt, jetzt überlegt euch selber die Regeln, die in eurem Nationalpark gelten sollen. Nu ska ni själva fundera på vilka regler ni vill ha i den här nationalparken. Durch diese demokratische Art der Verhandlungen ist es nicht nur gelungen, eine nachhaltige Fischerei im Koster Nationalpark zu etablieren. Darüber hinaus haben die Fischer von ganz allein auch ein Verantwortungsbewusstsein für das Ökosystem entwickelt. Ein Bottom-up-Modell, das Schule machen sollte. In den 10 bis 15 Jahren, in denen ich mit den Fischern zusammenarbeite, hat es eine dramatische Veränderung gegeben. Die Berufsfischer aus der Umgebung sehen uns Forscher hier im Tjärna-Labor nicht mehr länger als Feinde, sondern eher als Helfer. Ihr Problem ist, dass sie den Bestand auf einem guten Niveau halten müssen. Und inzwischen kommen Fischer öfter bei uns vorbei und sagen, wir beobachten dies und das und es scheint sich etwas am Meeresboden zu verändern. Könnt ihr nicht eine Untersuchung machen, um herauszufinden, ob sich die Situation verschlechtert? Für Kerstin Johannesson ist eine solche Zusammenarbeit auf Augenhöhe der Schlüssel für die Zukunft der Fischerei. Ich denke, dass die Berufsfischer mit in die Verwaltung der Fischbestände einbezogen werden müssen. Und das bedeutet auch, dass sie mithelfen müssen, diese Ressource nachhaltig zu nutzen. Ein solches Verantwortungsbewusstsein entsteht vor allem auf lokaler Ebene. Doch auf den Weltmeeren sind auch riesige Fischfabriken unterwegs, die unter europäischer Flagge bis vor die Küste Afrikas ziehen, um dort ihre Netze auszuwerfen. Ob Kutter oder schwimmende Fischfabrik, ob aus den Niederlanden, Polen, Norwegen oder Island, die EU reguliert die Fischbestände in ganz Europa. Kerstin Johannesson ist daher unsicher, ob ein so friedliches Miteinander zwischen Forschung, Verwaltung und Fischerei wie im Koster Nationalpark auch europaweit funktionieren kann. In der Fischereipolitik der EU gibt es so viele nationale Interessen, die bei den Entscheidungen eine Rolle spielen. Doch der erste Schritt in diese Richtung ist schon getan. Es gibt die regionalen Beiräte, die sogenannten RECs. Es ist also möglich, es auch auf diesem Niveau zu schaffen. Diese RECs oder regionalen Beiräte sind schon vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden. Hier sitzen Vertreter von Fischereiverbänden, Händler und Umweltschutzorganisationen zusammen, um die Entscheidungen der EU auf regionaler Ebene zu beeinflussen. Die Mitglieder der RECs verhandeln über Quoten oder Schutzmaßnahmen, die regional sinnvoll sind. Ihre Empfehlungen werden dann an die Europäische Kommission weitergeleitet. Noch gibt es in vielen dieser regionalen Beiräte ein Gerangel um Kompetenzen. Und die EU-Kommission ist nicht verpflichtet, die Vorschläge umzusetzen. Der Erfolg der Verhandlungen um den schwedischen Koster-Nationalpark hat sich bereits etwas herumgesprochen. Auch andere Länder möchten wissen, wie die Schweden es geschafft haben, die tiefen Gräben zwischen Forschern, Fischern und Beamten zu überwinden. Rune Nilsson ist einer der Fischer auf der Insel Tjärnö, die nun ihre Netze in einem Nationalpark auswerfen. Ihn hat die Idee von einer gemeinsamen Verwaltung des Koster-Nationalparks schon sehr früh überzeugt. Der Schlüssel für das Problem war für ihn, dass sich alle Beteiligten im wahrsten Sinne des Wortes in das gleiche Boot gesetzt haben. Wir hatten Besuche von Storbritannien und Polen und wir hatten so viele. Aber man hat auch besucht und tittet auf das, wie wir haben jobbat. Uns haben inzwischen schon Leute aus Polen und Großbritannien besucht, um zu sehen, wie wir mit den Behörden gearbeitet haben. In den 90er Jahren haben wir mit den Wissenschaftlern und vor allem mit den Beamten noch im Streit gelegen. Aber dann haben wir uns zusammengesetzt und angefangen, die Probleme zu lösen. Dabei sind wir uns so nahe gekommen, dass wir am Ende Kurse in Fischereibiologie besucht haben und die Forscher und Beamten auf unseren Kuttern mitgefahren sind. Wir haben also gesehen, wie die Wissenschaftler arbeiten und sie haben gesehen, wie wir unseren Fang an Land holen. Das ist die Lösung für solche Streitigkeiten, dass man zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass wir damit ein Vorbild in ganz Europa sind. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig darin, dass der Erfolg einer nachhaltigen Fischerei davon abhängt, wie gut Forscher, Fischer und Politiker kooperieren. Und am Ende von der auf Nachhaltigkeit setzenden EU-Fischereipolitik. Ich glaube, dass wir Forscher mehr versuchen sollten, von anderen zu lernen. Manche Forscher denken, dass sie die einzige endgültige Wahrheit und das Wissen in ihrem Fachgebiet besitzen. Und dass niemand anderes etwas darüber weiß. Doch das ist falsch. Bei einer so schwierigen Frage wie der nachhaltigen Verwaltung von Fischbeständen setzt sich die Lösung aus vielen Puzzleteilen zusammen. Manche Forscher haben ein Puzzleteil, andere Wissenschaftler das zweite, die Fischereiindustrie das dritte. Und am Ende hängt in einer Demokratie alles noch davon ab, was die Menschen auf der Straße denken. Wir Forscher können nur Vorschläge anbieten, wie wir die Fischressourcen nachhaltig verwalten können. Aber wir können nicht über die Köpfe anderer hinweg entscheiden. Kör över den demokratiska processen och det tror inte heller behövs. Sie hörten Das Ende der langen Leine. Ein schwedischer Nationalpark als Modell für nachhaltiges Fischen. Von Christine Westerhaus. Sprecher Daniel Berger. Produktion Heiner Rennebaum, Redaktion Gerd Pasch.